Heute geht es also um die marxische Kritik der politischen Ökonomie als das zweite Standbein der kritischen Theorie. Michael Heinrich ist vor allem Marxologe, das heißt, es wird in den späteren Einheiten mehr um die Anwendung dessen, sozusagen, was wir hier in Bezug auf Marx und die Kritik der politischen Ökonomie hören, gehen. Heute geht es tatsächlich um die Grundlagen eben der marxischen Analyse unserer Gesellschaft. Michael Heinrich, den ich herzlich begrüße, ist also ja, ein führender Marxologe im deutschsprachigen Raum. Das mag er nicht, wenn ich das sage, deswegen macht es Spaß. Er studierte, wie ich heute gelernt habe, nicht nur Politikwissenschaft und Mathematik, sondern auch Physik. Seine Doktorarbeit, mit der ich ihn zumindest kennengelernt habe, die Wissenschaft vom Wert, die marxische Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, ist zunächst 1991 erschienen, hat, wie ich gesehen habe, mittlerweile die 7. Auflage erfahren. Er freut sich also als Standardwerk über die marxische Kritik der politischen Ökonomie großer Beliebtheit und ist also damals im Westfälischen Dampfboot erschienen. Seine wichtige Arbeit mit Marx fand auch statt im Rahmen der Arbeit an der MEGA, der historisch-kritischen Marx-Engels-Ausgabe, nicht zu verwechseln mit der Studienausgabe MEW, wo er zwischen 1998 und 2006 mitarbeitete. Ich hatte das Vergnügen, bei seiner Gastprofessur in Wien 2001 an seinen Lehrveranstaltungen mitzuwirken, also teilzunehmen. 2000 war er dann an der FU Berlin. Und sehr lange Zeit hatte er eine Professur für allgemeine Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft leider in Berlin inne. 2016 hatte er darüber hinaus eine Gastprofessur, worüber wir heute auch schon geplauscht haben, an der Universität Nanjing in China, wo große Marx-Experten sitzen. Langjähriges Mitglied der Redaktion Proclia, der Zeitschrift Proclia, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Sein bekanntestes Buch, das wahrscheinlich die meisten von den hier aufgezählten Büchern schon, wenn schon, dann in der Hand gehabt haben, ist die Kritik der politischen Ökonomie, das kleine Einführungsbändchen im Schmetterling Verlag. Und diese Zusammenarbeit mit dem Schmetterling Verlag wird fortgesetzt, weil Michael Heinrich gerade den ersten Band seiner dreibändigen Marx-Biografie die Druckfahnen frisch in den Druck geschickt hat, sozusagen. Ich darf hier auch Ankündigungen zu dieser dreibändigen Marx-Biografie durchgeben. Wenn es interessiert, nehmen Sie sich bitte einfach einen Flyer runter. Also dieses wird noch im April, heißt es, der erste Band im Schmetterlingsverlag erscheinen. Es folgen sehr rasch Übersetzungen ins Portugiesische, Englische, Französische und später auch Spanische und Chinesische. Das heißt, die Abnehmer sind schon sehr global gestreut. Okay, genug der Quälerei von Michael. Jetzt darf er Ihnen die Kritik der politischen Ökonomie als Grundlage der kritischen Theorie darlegen. Bitte. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch für die Einladung, hierher zu kommen und diese Vorlesung heute zu halten. Es soll hier vor allem gehen um Wert, Fetischismus und auch damit in Zusammenhang Klassenverhältnisse. Und das ist ein Thema, mit dem nicht nur ich mich beschäftige, sondern viele andere. Und dass ich jetzt ausgerechnet dieses Thema heute hier habe, will ich auch dazu benutzen, an jemanden zu erinnern, der vor kurzem verstorben ist, der genau dieselben Themen bearbeitet hat, Moish Postone. Vielleicht kennen einige sein Buch, was in den 90er Jahren erschienen ist, über Zeit, abstrakte Arbeit und Herrschaft. Ich hatte nochmal das Glück, dass ich im letzten November zusammen mit Postone und David Harvey in London auf einem Panel sitzen konnte. Und am 19. März ist Postone dann einer wiedergekommenen Krebserkrankung erlegen. Insofern wollte ich die Gelegenheit nutzen, an ihn zu erinnern hier und auch seine Texte, die er geschrieben hat, der Lektüre zu empfehlen. Ich stimme da zwar nicht mit allem überein, aber es sind auf jeden Fall ganz spannende, gut durchdachte Texte. Das, was ich jetzt heute hier vorstellen möchte, das zerfällt so grob in zwei Teile. Der erste Teil, da geht es vor allem um Werttheorie und Fetischismus. Im zweiten Teil geht es dann um Fetischismus und Klassenverhältnisse. Der erste Teil wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich gehe davon aus, dass hier Leute sitzen mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen. Ich habe versucht, möglichst elementar anzufangen und nicht irgendwas vorauszusetzen. Also einige werden dann schon mal was von Gebrauchswert und Tauschwert und Doppelcharakter der Arbeit gehört haben. Ich will diese für Marx grundlegenden Begrifflichkeiten vorausschicken und mich dann eben auf die Frage von Fetischismus im ersten Teil und Fetischismus und Klassenverhältnisse im zweiten Teil konzentrieren. Ich habe diesen ersten Teil benannt Werttheorie und Fetisch und nicht etwa Arbeitswerttheorie. Das ist euch vielleicht im Studium begegnet, vielleicht falls sich hier jemand verirrt hat von einem ökonomischen Fachbereich. Da heißt es, Marx ist ein Vertreter der Arbeitswertlehre. Das ist eine Bezeichnung, die Marx selber niemals benutzt hat. Er sprach immer von Werttheorie. Man kann sogar im Gegenteil sagen, ein guter Teil seiner Werttheorie besteht in der Kritik der vorgefundenen Arbeitswerttheorien von Adam Smith und David Ricardo. Also das ist nicht so ganz einfach, wie man den Marx da einordnet, obwohl Arbeit eine zentrale Rolle spielt, das soll überhaupt nicht bestritten werden, aber so diese Charakterisierung Arbeitswerttheorie, die ist ein bisschen zu einfach. Zu einfach ist auch die Sichtweise vieler Ökonomen auf Marx, die diese Arbeitswerttheorie in Anführungszeichen als eine sehr enge ökonomische Theorie auffassen, die eigentlich nur erklären soll, wie kommen die Austauschverhältnisse der Waren zustande. Also warum tauscht sich so eine kleine Flasche Wasser gegen, ein oder zwei Brötchen. Warum sind das die Tauschverhältnisse? Eine Flasche Wasser, zwei Brötchen. Warum nicht eine Flasche Wasser, fünf Brötchen oder zehn oder nur ein halbes? Und da wird dann gesagt, die Antwort, die der Marx da gibt, ist, dass die Tauschverhältnisse würden den Arbeitsaufwand bei der Produktion ausdrücken. Also eine Flasche Wasser gegen zwei Brötchen würde bedeuten, für zwei Brötchen braucht man im Durchschnitt genauso viel Arbeitsaufwand für eine Flasche Wasser. Das ist Unsinn. Aus diesen Tauschverhältnissen, also wenn ihr jetzt in irgendeinen Supermarkt geht und vergleicht da die Preise, stellt relative Tauschverhältnisse fest, könnt ihr über den Arbeitsaufwand, der tatsächlich benötigt worden ist für diese Flaschen oder für diese Produkte, könnt ihr da eigentlich gar keine unmittelbaren Rückschlüsse ziehen. Also in dieser simplen Form, die Marx immer wieder zugeschrieben wird und wo dann auch die modernen Ökonomen sagen, ja, das ist ja alles Unsinn und da sieht man, wie veraltet der Marx ist, das ist nicht die marxische Werttheorie. Das muss ich jetzt also ganz am Anfang erstmal sehr stark darauf hinweisen. Was Marx als Werttheorie bezeichnet, da geht es gar nicht in erster Linie um Austauschverhältnisse, es geht um eine viel fundamentalere Frage. Es geht um die Frage, wie ist eigentlich Vergesellschaftung, also die Herstellung eines gesellschaftlichen Zusammenhangs möglich, in einer Gesellschaft, die eigentlich auf einer ganz verrückten, und verrückt jetzt im wörtlichen Sinne, verrückten Grundlage produziert. Uns ist das alles so selbstverständlich, wahrscheinlich haben die meisten jetzt gar keine Ahnung, von was ich rede, wenn ich sage verrückte Grundlage. Aber worin besteht diese verrückte Grundlage? Wir haben auf der einen Seite eine Produktion von Gütern, die enorm arbeitsteilig ist. Also ob das ein einzelner Handwerker ist oder eine große Firma, es werden einige wenige Produkte hergestellt und um die herstellen zu können, ist man auf Zulieferungen von ganz vielen anderen Produzenten angewiesen. Also es herrscht eine hochgradige gesellschaftliche Arbeitsteilung und damit Abhängigkeit von den anderen. Ich brauche ja die Vorprodukte und andererseits muss ich meine Produkte auch loswerden. Also ich produziere ja dann auch für andere. Aber wie ist die Produktion organisiert? Atomistisch. Die einzelnen Produzenten, und damit sind jetzt nicht in einer kapitalistischen Gesellschaft Personen gemeint, sondern Firmen, die einzelnen kapitalistischen Unternehmen sind völlig unabhängig voneinander. Die versuchen natürlich so etwas wie Nachfrage oder billige Anbieter zu ermitteln. Aber es wird mit dieser allseitigen Abhängigkeit eben nicht so umgegangen, dass man sich direkt abspricht, dass man versucht, gemeinsam etwas zu organisieren, sondern es wird atomistisch umgegangen, also jeder einzelne Produzent ist souverän in der Entscheidung, was produziert wird, wie viel produziert wird, mit welchen Methoden produziert wird, wo produziert wird. Das sind eigentlich die souveränen Entscheidungen. Da soll sich irgendwie die große Freiheit auch drin geltend machen, dass man das alles entscheiden kann. Und dann am Markt stellt sich heraus, wer Recht hatte mit seinen Vorannahmen, wer nicht Recht hatte. Der eine macht Gewinn, der andere macht Verlust und geht letzten Endes bankrott. Also auf eine Situation allseitiger Abhängigkeit mit so einer scheinbaren atomistischen Unabhängigkeit zu reagieren, das ist in gewisser Weise das Verrückte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in ihrer allgemeinsten Grundlage. Trotzdem kracht jetzt diese Gesellschaft und ihre Ökonomie nicht permanent zusammen. Es gibt Wirtschaftskrisen, klar, aber es fliegt nicht jeden Tag alles auseinander. Und die Frage ist, warum ist das so? Bürgerliche Ökonomen sind dann schnell bei der Hand mit der unsichtbaren Hand des Marktes. Wenn man dann aber mal nachguckt, wie sie diese unsichtbare Hand näher bestimmen in den Theorien, dann hat man unendlich schnelle Anpassungsprozesse, die es überhaupt nicht gibt, oder Ökonomien ohne Geld, die es auch nicht gibt. Das heißt, warum da überhaupt was funktioniert, ist eigentlich unklar. Das ist hinter ziemlich viel Mathematik verborgen, oder vielmehr die Mathematik dient als Schleier, um zu verbergen, dass das eigentlich unklar ist. Marx wendet sich dieser Frage eben auch zu, wieso kann das funktionieren in gewissem Rahmen? Und eine Antwort darauf auf der allgemeinsten Ebene, nicht für alle Fragen, aber auf der allgemeinsten Ebene ist eben die Werttheorie. Und da muss ich jetzt, also weil ich davon ausgehe, dass eben hier Leute sind, die auch die Grundlagen davon noch nicht kennen, muss ich jetzt einen ganz schnellen Ritt durch so ein paar Grundbegrifflichkeiten machen. Eine Ware ist nicht dasselbe wie ein Arbeitsprodukt. Ein Arbeitsprodukt, das wird hergestellt, das hat eine bestimmte Nützlichkeit, kann Bedürfnisse befriedigen, die ich habe. Es hat einen Gebrauchswert. Eine Ware im Unterschied zu einem bloßen Produkt hat darüber hinaus auch einen Tauschwert. Sie wird ausgetauscht. Man erhält etwas für die Ware und das, was man für sie erhält, ist ihr Tauschwert. Diesem Tauschwert liegt ihr ökonomischer Wert zugrunde und da streiten sich dann die verschiedenen Schulen drüber. Was ist es denn? Was ist die Substanz in Anführungszeichen, die diesem Wert zugrunde liegt? Da gibt es dann auch unterschiedliche Theorien. Arbeitswerttheorien betonen Arbeit. Arbeit spielt auch bei Marx eine Rolle, aber eine etwas andere, als das vorher bei Adam Smith und David Ricardo der Fall war. So wie man bei der Ware einen Doppelcharakter festhalten muss, auf der einen Seite nützliches Ding, Gebrauchswert, erfüllt Bedürfnisse, auf der anderen Seite Tauschwert, also Wertgegenstand, der sich in bestimmten Relationen mit anderen Wertgegenständen austauscht, ist nun Marx erster wichtiger Punkt, wo er sich von diesen ganzen klassischen Arbeitswerttheorien unterscheidet, dass er argumentiert, wenn die Ware diesen Doppelcharakter hat, dann muss auch warenproduzierende Arbeit einen Doppelcharakter haben. Nicht zwei verschiedene Arbeitsprozesse, sondern der eine Arbeitsprozess, der die eine Ware hervorbringt, muss einen Doppelcharakter haben, insofern ja das Resultat einerseits ein Gebrauchswert, ein nützliches Ding ist, und auf der anderen Seite ein Wertgegenstand. Marx unterscheidet deshalb bei der warenproduzierenden Arbeit, ganz wichtig, nicht bei Arbeit im Allgemeinen, sondern bei warenproduzierender Arbeit, zwei unterschiedliche Bestimmungen, konkrete Arbeit auf der einen Seite, abstrakte Arbeit auf der anderen Seite. Konkrete Arbeit, das ist der Prozess, den wir sehen, wenn wir jemandem zugucken, wie er arbeitet oder wie sie arbeitet und etwas produziert. Braucht bestimmte Qualifikationen, braucht bestimmte Werkzeuge, bestimmte Rohstoffe. Wenn es um einen anderen Gebrauchswert geht, dann sind für den Arbeitsprozess andere Qualifikationen, andere Rohstoffe, andere Werkzeuge nötig. Diese konkrete Arbeit, hält Marx fest, wird in jeder Gesellschaftsform benötigt. Also jede Gesellschafts- oder Ökonomieform muss Gebrauchswerte herstellen für unseren Lebensunterhalt, für unsere eigene Reproduktion, muss insofern diese konkrete Arbeit verausgaben. Wenn jetzt aber diese Gebrauchswerte gleichzeitig Waren sind, Gegenstände, die ausgetauscht werden, die einen ökonomischen Wert besitzen, wo kommt der dann her? Der kommt nicht von der konkreten Arbeit. Der kommt von etwas, was Marx als abstrakte Arbeit bezeichnet. Abstrakte Arbeit, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist nicht eine bestimmte Arbeitsverausgabung, sondern ein Aspekt von der Arbeit, die Waren produziert. Derselbe Arbeitsprozess, einerseits konkret, andererseits abstrakt. Was hat es nun mit dieser abstrakten Arbeit auf sich? Wie kann man die versuchen, ein bisschen näher zu fassen? Es geht bei dieser abstrakten Arbeit darum, dass überhaupt gearbeitet wird, dass überhaupt Arbeitskraft verausgabt wird, egal in welcher Form. Also was die Arbeit einer Schneiderin und eines Tischlers gemeinsam hat, das finden wir nicht auf der konkreten Ebene, die machen da ganz unterschiedliche Sachen, sondern das finden wir nur in dieser abstrakten Betrachtung, beide sind Verausgabung menschlicher Arbeit. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Denn wenn jetzt die Arbeitsprodukte auf den Markt getragen werden, dann gelten die nicht als besondere Produkte, sondern als was gelten sie? Als abstrakte Werte. Der Wert dieser Flasche, der sich vielleicht in einem Euro ausdrückt, und der Wert von zwei Brötchen, der sich ebenfalls in einem Euro ausdrückt, ist als Wertbestimmung qualitativ gleich. Also die Flasche als Wertgegenstand, die Flasche Wasser als Wertgegenstand, die zwei Brötchen als Wertgegenstand sind qualitativ nicht unterschieden. Beide sind Wertgegenstände und deswegen kann man die beide auch ganz einfach in einem Geldbetrag ausdrücken. Arbeit, die diese Wertgegenständlichkeit hervorbringt, ist abstrakte, unspezifische Arbeit, also nicht die Bäckersarbeit bringt den Wert vom Brötchen hervor, sondern dass der Bäcker überhaupt arbeitet. In welchem Ausmaß nun Wert hervorgebracht wird, ob eine Stunde Schneiderarbeit einen größeren Wert produziert als eine Stunde Bäcker- oder Tischlerarbeit, das ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Das liegt nicht mehr im im Bereich der, des einzelnen Produzenten oder der einzelnen Produzentin, sondern da kommen gesellschaftliche Durchschnittsverhältnisse zum Tragen. Also wie viel Wert jetzt produziert wird, produziert in Anführungszeichen, hängt davon ab, wie ist meine individuelle Produktivität im Verhältnis zur Produktivität der anderen Produzenten in der Gesellschaft. Es hängt aber auch davon ab, wie mein eigenes Produkt nachgefragt wird. Produziere ich etwas, was niemand haben will, dann habe ich keinen Wert produziert, auch wenn ich noch so produktiv gearbeitet habe, also in derselben Arbeitszeit noch so viele Produkte erzeugt habe, wenn die keiner haben will, dann haben die keinen ökonomischen Wert. Das heißt, in dieser Werteigenschaft der Ware, die aus diesem abstrakten Charakter der Arbeit resultiert, drücken sich gesellschaftliche Verhältnisse aus. Es sieht aber so aus, als wäre die Werteigenschaft genauso eine dingliche Eigenschaft wie die Farbe oder das Gewicht eines Gegenstands. Also es scheint dem Ding als solchem zuzukommen, Wert zu besitzen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die hinter dem Wert stehen, sind also verdinglicht. Sie erscheinen als dingliche Eigenschaft. Und die Ware, die anscheinend als dingliche Eigenschaft diesen Wert besitzt, diese Ware ist fetischisiert oder es ist ein Fetisch, der Ware diese Eigenschaft zuzuschreiben. Kleine Exkursion. Jetzt geht es nicht weiter im Text, sondern jetzt kommt ein kleiner Einschub. Fetisch. Bevor es weitergeht, muss ich über dieses Wort etwas sagen. Heute, gut bekannt, ich nehme an, im österreichischen Fernsehen laufen dasselbe schwachsinnige Nachmittagsprogramm wie im deutschen Fernsehen. Besonders beliebt bei den Privatsendern, sich mit den Problemen und Beschädigungen von vielen einzelnen Menschen auseinanderzusetzen. Und da wird dann auch gerne über die verschiedenen sexuellen Fetischismen mal geredet. Also dass sexuelle Erregung daran geknüpft ist, dass jemand Lederklamotten trägt oder ähnliches. An sowas denkt ihr oder die meisten wahrscheinlich heutzutage, wenn man Fetisch in den Mund nimmt. Das war aber nicht die Bedeutung des Wortes zu Marx-Zeiten. Also diese Bedeutung Fetisch als eine Obsession, die kam eigentlich erst mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse auf, weil Freud hat solche Obsessionen als Fetischismus bezeichnet. Im 19. Jahrhundert, wo Marx gelebt hat, da war Fetisch und Fetischismus ein eindeutig religiöser Begriff. Im Rahmen europäischer Kolonisation haben nämlich die europäischen Kolonisatoren, vor allem in westafrikanischen Gesellschaften, festgestellt, diese Gemeinschaften da haben bestimmte Gegenstände, Holzstücke, Lederstücke, die sie selber hergestellt haben, die sie selber bemalt haben, also ihre eigenen Produkte. Und kaum sind die fertig hergestellt, haben sie Angst davor, dass nämlich von diesen Gegenständen irgendwelche magischen Kräfte ausgehen, denen sie dann unterliegen. Und das portugiesische Wort dafür war Fetisch oder Fetiche, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, hat sich dann durchgesetzt. Das sind die Fetische dieser angeblich primitiven Völker, die ja dann dankbar sein können, wenn sie endlich mit europäischer Kultur und Zivilisation in Berührung kommen. denn hier ist man ja so aufgeklärt und so rational, dass man also nur noch drüber lachen kann, wenn es Gesellschaften gibt, die vor ihren eigenen Produkten Angst haben. Dass jetzt Marx dieses Wort Fetischismus benutzt, er spricht von Warenfetischismus, Geldfetischismus, Kapitalfetischismus, ist in diesem Kontext zu sehen. Also Warenfetischismus bedeutet nicht eine Obsession bezogen auf Waren oder dass Waren eine zu große Bedeutung hätten, sondern ist in diesem religiösen Kontext zu sehen, dass Marx das benutzt, ist einerseits so eine polemische Spitze gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, um deutlich zu machen, ihr seid gar nicht so aufgeklärt, wie ihr das selber annehmt. Ihr habt auch euren Fetischismus, ihr habt auch diese Situation, dass ihr Angst vor euren eigenen Produkten habt. Aber es ist jetzt nicht nur Polemik, Fetischismus trifft wirklich, also die Begrifflichkeit trifft wirklich ganz präzise ein Verhältnis der bürgerlichen Gesellschaft. An der Ware kann man das sehr deutlich machen. Die Waren sind produziert in der Gesellschaft von den verschiedenen Produzentinnen und Produzenten. Auf dem Markt treten dann aber nicht die Menschen direkt in Kontakt, sondern sie treten nur in Kontakt, vermittelt über ihre Waren. Es geht um das Austauschverhältnis von der einen Ware zur anderen. Und wenn dieses Austauschverhältnis anders aussieht, als ich mir das vorgestellt habe, dann bin ich bankrott. Dann liegt ein Fluch auf meinem Leben. Also wir produzieren etwas, was dann aber die Produkte von uns ausmacht, also was für Preise die erzielen, ob sie überhaupt verkaufbar sind, davon sind wir abhängig wie von einer fremden göttlichen Macht. Da haben wir als Einzelne, als diese atomisierten Einzelnen, nämlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Bei der Ware ist es mit dem Selbstproduzierten noch relativ durchsichtig. Das geht dann weiter. Ich kann nicht jetzt den ganzen Parcours da abschreiten, also Geldfetischismus, Kapitalfetischismus und die Mystifikationen, von denen Marx spricht. Aber ich kann euch zumindest mal eine gute Aufklärungssendung im Fernsehen empfehlen zu dem Thema. Also nebenan deutsches Fernsehen ist ja auch in Österreich empfangbar. 5 Minuten vor 20 Uhr, also vor der Tagesschau, ARD, da kommt wirklich eine ganz wichtige Aufklärungssendung zum Thema Fetischismus, trägt den vielleicht etwas verwirrenden Titel Börsenbericht. Aber das ist, okay, man muss ja da gewisse Kompromisse machen. Da geht es dann also um die Entwicklung der Aktienkurse. Die sind natürlich auch Resultat der Käufer und Verkäufer. Aber interessant ist, wie die dann beschrieben werden, nicht? Also heute Morgen startete der DAX, der Deutsche Aktienindex, eher verhalten. Er wusste noch nicht so genau, wo er hin will, nach oben oder nach unten. Dann kamen irgendwie nachmittags die amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Das hat dem DAX einen Push gegeben. Jetzt gab es kein Halten mehr. Es ging bergauf. Aber wird es morgen anhalten? Was macht der DAX morgen? Keiner weiß es. Wir müssen mal gucken. Also sozusagen der DAX wird bereits sprachlich wie ein eigenes Subjekt, wie ein eigenes Lebewesen fast schon beschrieben. Also das Unsicherheiten aufweist, das mal voranstürmt und dann ist es verhalten und dann stürzt es ab und dann berappelt er sich wieder. Also es ist bereits sprachlich sehr deutlich, diese völlige Verselbstständigung. Und das trifft aber nicht nur auf den DAX zu, das trifft für ganz viele ökonomische Verhältnisse zu. Und genau das ist der Punkt, den Marx da mit dem Fetischismus anvisiert. Es ist unser Produkt, da spielt nicht irgendwie ein Gott eine Rolle, aber trotzdem sind wir dem völlig unterworfen. Dieses Unterworfensein unter diese fetischistischen Verhältnisse ist keine Einbildung. Also es nutzt jetzt nichts, zu dem Börsianer zu gehen und zu sagen, Mensch, der DAX ist ein Index, der hat keine Gefühle oder so. Er sagt, da weiß ich doch, das spielt doch keine Rolle. Oder ich weiß es, aber es spielt keine Rolle für den Umgang. Er wird trotzdem so behandelt, als hätte er das. Das ist sozusagen, es liegt in der Struktur der Sache. Egal, es liegt nicht an mir, an meinem Wissen, sondern es liegt in der Struktur der Sache selber. Marx spricht deshalb davon, dass der Fetischismus den Arbeitsprodukten anklebt, solange sie als Waren produziert werden. Also Fetischismus ist keine Einbildung, ist auch keine Ideologie, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat und dann über die Presse oder sonstige Kanäle unters Volk gebracht hätte, sondern Fetischismus ist etwas, was diesen Arbeitsprodukten anklebt, solange wir sie als Waren produzieren. Wollen wir den Fetischismus, also dieses Unterworfensein, loswerden, dann müssen wir uns von der Warenproduktion und von jeder Menge grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnissen verabschieden. Und da kommt nun ein zweiter Aspekt rein. Also ich habe gerade betont, Fetischismus ist eine Realität, keine Einbildung, keine Ideologie. Trotzdem kommt da ein falsches, in Anführungszeichen falsches Moment rein, nämlich dann, wenn dieser Fetischismus naturalisiert wird. Wenn man die Vorstellung hat, es geht gar nicht anders. Wenn man die Vorstellung hat, die Ware besitzt den Wert, die einzelne Ware besitzt den Wert, genauso wie der Apfel seine rote Farbe oder das Wasser seine Wässrigkeit als gegenständliche Eigenschaft. Wenn man Wert so versteht, dann kann man eine Gesellschaft ohne Wert sich überhaupt nicht vorstellen. Dann gibt es Wert immer. Und das ist der Punkt, den Marx da eben auch aufspießt. Das fängt bereits an in seiner Begriffsbildung mit diesem Verhältnis, mit diesem Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit. Konkrete Arbeit ist in der Tat historisch unvermeidlich. Gibt es in allen Gesellschaftsformen. Abstrakte Arbeit gibt es nur, wenn wir Waren produzieren. Gebrauchswert gibt es in allen Gesellschaftsformen. Wertgegenständlichkeit gibt es nur bei Warenproduktion. Und deswegen ist es auch veränderlich. Deswegen kann man da was anderes machen. Wir können nicht von Gebrauchswerten los. Wir müssen uns von irgendwas ernähren, mit irgendwas kleiden. Also wir brauchen die Gebrauchswerte, aber die müssen nicht zwangsläufig in Warenform vorliegen. Gut, zu den anderen Fetischformen. Ich sehe, die Zeit rennt schneller, als ich das kalkuliert habe. Deswegen will ich zu den anderen Fetischformen nicht viel sagen. Die andere grundlegende Fetischform ist der Geldfetisch. Also das etwas, früher Gold oder heute meinetwegen Banknoten der Zentralbank, als Geld fungieren, also jederzeit als Kaufmittel eingesetzt werden können, ist auch kein natürliches oder staatliches Resultat. Also früher hatte man so die Vorstellung, naja, Gold, das ist Wert an sich, deswegen kann das alles kaufen. Als es dann staatliche Banknoten gab, gab es so Vorstellungen, naja, der Staat hat eben die Macht, Geld einzuführen. Argumentiert Marx in beiden Fällen dagegen. Geld ist notwendig innerhalb der Warenproduktion, dass aber etwas, sei es nun Gold oder die Banknote, zu Geld wird, ist ebenfalls wieder gesellschaftliches Resultat, dass nämlich alle Warenbesitzer sich auf dieses Etwas als allgemeines Äquivalent beziehen. Der Staat mit der Banknote sanktioniert es nur, und wenn der Staat diese Sanktionsmacht verliert, zum Beispiel Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, dann entsteht ganz schnell ein Substitut. In dem Fall war das Lucky Strike. Die Banknoten der Reichsbank waren nicht mehr Geld, also der Staat hatte nicht mehr die Macht, das zu sanktionieren, aber die Warenproduktion brauchte Geld. Und dann wird ganz schnell ohne Absprache ein Substitut gefunden im gesellschaftlichen Prozess. Das, was einerseits am weitesten verbreitet war und auch am gefahrlosesten zu akzeptieren. Wenn ich für die Lucky Strike nichts mehr kaufen kann, dann rauche ich sie halt selber. Insofern also ist Geld etwas anderes als tolle Eigenschaft des Goldes oder staatlicher Geldpolitik. Das ist aber verborgen im Geld, deswegen Geldfetisch. Ähnlich beim Kapitalfetisch. Kapital scheint die fantastische Eigenschaft zu haben, sich zu vermehren. Gibt es dann ganz tolle Theorien darüber, wie das herauskommt. Marx versucht darüber aufzuklären, wo kommt diese Vermehrung her? Stichwort Kauf und Verkauf der wahren Arbeitskraft, Mehrwertproduktion, fehlt die Zeit, um jetzt in Details zu gehen. Aber das Wichtige ist, diese Möglichkeit, dass Kapital sich vermehrt, ist Resultat ganz bestimmter gesellschaftlicher Klassenverhältnisse. Es erscheint aber als Eigenschaft einer Sache des Kapitals, deswegen Kapitalfetisch. Soweit ich es überblicken kann, ist in der kritischen Theorie spielen diese beiden Fetischarten, Geldfetisch und Kapitalfetisch, nicht so eine große Rolle. Da geht es vor allen Dingen um die Tauschgesellschaft und dann eben den Warenfetisch. Das ist die Grundlage für alles, aber eben noch nicht die gesamte Sache. Die findet ihren Abschluss auch nicht im Kapitalfetisch, sondern in der sogenannten trinitarischen Formel. Im Kapital ist das der letzte, im letzten Abschnitt des dritten Bandes, also wenn man da den dritten Band Kapital liest, man muss durch alle drei Bände durchgehen, um dann am Ende bei der trinitarischen Formel rauszukommen. Ich habe vorhin gehört, dass hier auch ein Kapitallektürekurs teilnimmt. Weiß nicht, wo ihr jetzt gerade seid, aber ich kann euch auf jeden Fall den Rat mitgeben, haltet durch. Das Beste kommt am Ende. Trinitarische Formel. Also ihr müsst zum Ende des dritten Bandes kommen. Was besagt diese trinitarische Formel? Dass es drei unabhängige Produktionsfaktoren gäbe, Kapital, Arbeit und Boden. Die müssen zusammenwirken und produzieren gemeinsam was und dann kriegen sie auch ein Anteil von dem Produkt, Kapital kriegt Profit bzw. Zins, Arbeit bekommt Lohn, Grund und Boden bekommt Grundrente. Es müsste einem eigentlich bereits bei den Begrifflichkeiten auffallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Den Ökonomen, zumindest den bürgerlichen Ökonomen, fällt da meistens nicht mal das auf. Der Boden kriegt keine Rente, sondern der Bodenbesitzer bekommt Rente. Und Bodenbesitzer ist nicht jeder. Einige sind Bodenbesitzer, andere nicht. Beim Kapital ist es genauso. Nur der Kapitalbesitzer bekommt den Profit oder den Zins, aber nicht Kapital. Ja, und dass Arbeit Lohn bekommt, ist nur dann der Fall, wenn es sich um Lohnarbeit handelt, wenn ich meine Arbeitskraft verkaufe. Und die verkaufe ich nur dann, wenn ich nichts anderes habe. Also hinter diesem scheinbar harmonischen Zusammenwirken dreier Produktionsfaktoren stecken bestimmte gesellschaftliche Klassenverhältnisse, womit ich dann auch schon bei meinem zweiten Punkt, Fetischismus und Klassenverhältnisse, wäre. Das wird aber dahinter verborgen und auch die Ökonomie, die moderne Ökonomie, tut sich da schwer damit. Die sieht immer nur Anbieter und Nachfrage am Markt. Dann gibt es Angebotskurve, Nachfragekurve, Schnittpunkt, Gleichgewicht, Welt ist in Ordnung. Aber was sich dahinter an unterschiedlichen Besitzverhältnissen, unterschiedlichen Klassenverhältnissen verbirgt, das ist nicht sichtbar. Bei Marx ist das der letzte Punkt und der ist sehr grundlegend, weil davon gehen auch sozusagen die spontane Wahrnehmung der kapitalistischen Verhältnisse, die hängt sehr stark an dieser trinitarischen Formel. Das könnt ihr jeden Tag in der Zeitung oder in politischen Auseinandersetzungen oder auch in gewerkschaftlichen Kämpfen zum Teil sehen. Wenn beispielsweise beklagt wird, eine Schieflage der sozialen Gerechtigkeit, die Reichen werden immer reicher und die Armen bleiben arm, dann ist das bereits ein Urteil, was innerhalb dieser trinitarischen Formel stattfindet. Also es wird bereits akzeptiert, dass wir diese Klassenverhältnisse haben. Auf der einen Seite eben eine Klasse, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss, weil das die einzige Möglichkeit ist, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Auf der anderen Seite eine Klasse, die in der Lage ist, diese Arbeitskraft auch zu kaufen. Und dann wird nur gesagt, naja, zwischen diesen Klassen, da geht es ein bisschen ungerecht zu. Die eine hat ganz viel, die andere hat ganz wenig. Könnte man da nicht ein bisschen einen Ausgleich finden? Die einen werden höher besteuert und die anderen kriegen dann ein paar mehr soziale Wohltaten vom Sozialstaat. Also da wird ganz viel, bereits in diesen Gerechtigkeitsdiskursen, wird ganz viel vorausgesetzt als selbstverständlich, was gar nicht hinterfragt wird. Und dann erst setzt die Frage nach Gerechtigkeit an. Marx macht sich im Kapital an vielen Stellen über diese Gerechtigkeitsdiskurse lustig. Nicht, weil er jetzt so ein Zyniker ist und sagt, boah, was glaubt ihr denn, wo ihr hier wählt, wo ihr hier lebt? Sieht doch alles ganz übel aus. Nein, er macht sich darüber lustig, weil so viel, also diese Diskurse kommen sich so kritisch vor und dabei wird im Grunde genommen alles akzeptiert, was hier existiert. Die sind im Grunde sehr unkritisch. Und Marx argumentiert ja auch gegen den Kapitalismus, er kritisiert den Kapitalismus, er möchte eine andere Gesellschaftsform haben, aber nicht aus Gründen der Gerechtigkeit. Das werdet ihr bei Marx an keiner Stelle finden, dass der irgendwas damit begründet, also zumindest der späte Marx, beim ganz frühen sieht es ein bisschen anders aus, aber der Marx im Kapital, der begründet nirgendwo etwas mit Gerechtigkeit, sondern der begründet damit etwas, dass die Mehrzahl der Lohnabhängigen geschädigt wird von diesen kapitalistischen Verhältnissen, dass die praktisch den Preis für diese kapitalistische Entwicklung zahlen müssen. Und er will zeigen, dass das nicht eine Art Kinderkrankheit des Kapitalismus ist, wo man dann durch bessere gesetzliche Maßnahmen kann man das irgendwie alles einregeln. Nein, er will zeigen, dass das eine Notwendigkeit ist. Und daraus, also wenn das Argument zutrifft, dann ist Abschaffung des Kapitalismus nicht eine Moralfrage, sondern eine Frage des Interesses, des Überlebenwollens. Das ist eine ganz andere Debatte dann, als sich über Moral zu streiten. Und insofern, diese trinitarische Formel, die da am Ende steht, hier Kapitalkurs, da müsst ihr hinkommen, steckt wirklich ganz viel drin. So, jetzt aber, um hier die Zeit nicht über Gebühr zu strapazieren, nochmal grundsätzlich Fetischismus und Klassenverhältnisse. Der Fetischismus, also die Verdinglichung sozialer Verhältnisse, der Fetischismus von Ware, Geld, Kapital oder bereits von Ware, kann nur stattfinden, wenn die Produktion der Gesellschaft überwiegend Warenproduktion ist. Wenn Warenproduktion so eine kleine Nische irgendwo ist, wie jetzt sagen wir mal im Mittelalter, großer Teil ist Subsistenzproduktion, Dann gibt es eine kleinteilige Warenproduktion auf dem Dorf, wo halt der Schmied verkauft da seine Hufeisen. Und dann gibt es noch Warenproduktion, Warentausch im Fernhandel, Luxuskonsumtion. Da kann man diesen Warenfetischismus nicht so finden, weil es eben die Warenproduktion als verallgemeinerte Produktionsform nicht gibt. Aber wo gibt es verallgemeinerte Warenproduktion? Nur im Kapitalismus. Also so etwas wie eine sogenannte einfache Warenproduktion, also dass die ganze Gesellschaft Warenproduktion hat, aber keinen Kapitalismus, das hat es historisch nie gegeben. Und man kann auch bei Marx einige Argumente finden, warum das nicht ein historischer Zufall ist, sondern warum Warenproduktion, verallgemeinerte Warenproduktion, nur auf kapitalistischer Grundlage möglich ist. Das bedeutet dann aber, dass diesem Fetischismus liegt ein bestimmtes Klassenverhältnis zugrunde, also der kapitalistischen Produktion, ich hatte es ja eben schon ganz kurz erwähnt, liegt ein Klassenverhältnis zugrunde, es muss eine Klassenscheidung geben, in eine Klasse, die eben nur über ihre Arbeitskraft verfügt und eine andere Klasse, die über Produktions- und Lebensmittel verfügt und damit die Arbeitskraft der ersten Klasse kaufen kann. Ja, wenn man sich jetzt ein bisschen in die Geschichte vertieft, dann muss man sagen, naja, Klassenverhältnisse oder Klassenscheidungen hatten wir schon immer. Das gab es in der Antike, da gab es Sklaven und Sklavenbesitzer im Mittelalter, in feudalen Verhältnissen die Leibeigenen und die Grundherren, ohne dass es da Warenproduktion und Fetischismus gibt. Genau. Die Klassenscheidung, die kapitalistischen Verhältnissen zugrunde liegt, ist eine ganz spezifische Klassenscheidung, die es vorher in der Weise auch noch nie gegeben hat. Nicht einfach in Besitzende und Besitzlose, das gab es auch früher schon, sondern das Wichtige an dieser spezifisch kapitalistischen Klassenverhältnissen ist, dass die einzelnen Individuen, die zu einer Klasse gehören, egal zu welcher, persönlich, frei und formell gleich sind. Das trifft nicht zu auf den Sklaven. Der war nicht persönlich frei und konnte sich so mal einen anderen Sklavenbesitzer aussuchen, wenn ihm der erste nicht mehr gefiel. Auch der leibeigene Bauer war nicht persönlich frei und ist als gleicher Vertragspartner dem Grundherrn gegenübergetreten. Als freie, formell freie und gleiche Personen treten sich erst in bürgerlichen Verhältnissen die Mitglieder dieser Gesellschaft gegenüber. Das ist etwas historisch Neues. Und das von bürgerlichen Theoretikern wird dann immer gerne als Argument angebracht. Damit sind doch ökonomische Herrschaftsverhältnisse abgeschafft. Also der Sklavenbesitzer seinen Sklaven gegenüber war ein ökonomischer Herrscher, der Grundherr im Mittelalter mit leibeigenen Bauern, der ihnen da alle möglichen Vorschriften machen konnte, war ein ökonomischer Herrscher. Aber unter kapitalistischen Verhältnissen, da haben wir doch keine Herrschaft mehr, wenn ich mich mit dem Unternehmen, in dem ich angestellt bin, nicht mehr verstehe, kündige ich den Arbeitsvertrag, suche mir ein anderes. Also anscheinend ist doch Herrschaft verschwunden. Es gibt dann noch politische Herrschaft, da kann man dann gucken, ist die durch Wahl zustande gekommen oder gibt es da einen bösen Diktator. Aber sowas wie ökonomische Herrschaft gibt es doch gar nicht mehr. Dem hält nun Marx entgegen, dass wenn sich diese kapitalistischen Verhältnisse komplett durchgesetzt haben, aber das ist nicht immer der Fall, dann ist diese persönliche Herrschaft aus vorkapitalistischen Gesellschaften, die ist dann in der Tat nicht mehr da. Aber da ist nicht Herrschaftsfreiheit an die Stelle getreten, sondern eine Form unpersönlicher, sachlicher Herrschaft. Und das charakterisiert die kapitalistischen Verhältnisse und auch die kapitalistischen Klassenbeziehungen. Also dass es im Kapitalismus Klassen gibt, Das ist eigentlich die Banalität. Klassen gibt es in den vorkapitalistischen Gesellschaften auch. Dass es aber Klassen und Klassenherrschaft auf der Grundlage persönlicher Freiheit und Gleichheit gibt, das ist das Besondere. Und da spielt nun der Fetischismus eine ganz zentrale Rolle. Wie vermittelt sich nämlich diese unpersönliche Klassenherrschaft? Sie vermittelt sich über Sachzwänge, über eine bestimmte ökonomische Logik, die anscheinend unausweichlich ist. Die ökonomischen Prozesse, ob wir jetzt Wirtschaftswachstum haben oder Wachstum der Arbeitslosigkeit, sind nicht Prozesse, die der Willkür des Einzelnen gehorchen, sondern es sind ökonomische Prozesse, die sich nach einer bestimmten Logik abspielen und die einzelnen Individuen agieren dann, wie Marx das bereits im Vorwort zum ersten Band des Kapitals ankündigt, als Personifikation ökonomischer Kategorien. Er reitet da in dem Vorwort ein bisschen darauf rum, um deutlich zu machen, dass er nicht Personen kritisiert. Also er hat jetzt nicht eine Kritik an der Moral der Kapitalisten und die sind so böse Ausbeuter. Das gab es zwar in so manchen marxistischen Traditionen und auch in manchen Parteien hat man so argumentiert, aber das war überhaupt nicht das marxische Argument. Im Gegenteil, er hat sich davon distanziert. Auch bereits in diesem Vorwort schreibt er, also nichts kann ihm ferner liegen, als Einzelne für Verhältnisse verantwortlich zu machen, deren Geschöpf sie bleiben, egal wie weit sie sich individuell darüber erheben. Also auch wenn der einzelne Kapitalist durchschaut, wie Kapitalismus funktioniert und vielleicht auch ganz humanistische Ansichten hat, wenn er im Konkurrenzkampf sein Unternehmen über die Runden bringen muss, dann ist er gezwungen, Kosten zu senken. Und Kosten senkt man vor allem dadurch, dass man Löhne drückt oder die Zahl der Beschäftigten verringert, also Leute rauswirft, in Arbeitslosigkeit bringt. Das alles erscheint als ein unausweichlicher Sachzwang. Dahinter, also in dieser Wahrnehmung unausweichlicher Sachzwang, steht dieser Fetischismus. Die Wirtschaft ist gesteuert durch die Werte der Waren, durch das verfügbare Geld, durch Profit- und Zinsraten, die sich auf Gütermärkten und auf Finanzmärkten herausbilden. Alles das sind solche scheinbar objektiven Verhältnisse wie Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Temperatur, die dann irgendwelche Stürme, Gewitter oder manchmal auch Sonnenschein und blauen Himmel hervorbringen. Genauso wird Ökonomie wahrgenommen, und das ist jetzt nicht böser Wille oder Ideologie, die jemand produziert hat, sondern letzten Endes das Resultat dieser fetischistischen Verhältnisse. Und das ist jetzt nicht, also ich vermute mal, es werden nur wenig Leute aus ökonomischen Fachbereichen hier sitzen. Da ist es sehr verbreitet. Die wissen, wovon ich rede. Vor einigen Jahren Bericht der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen, also dieses ökonomischen Beratergremiums der deutschen Bundesregierung, war zu lesen, also Wirtschaftspolitik müsse sich an die Gesetze der Wirtschaft halten, denen kann man genauso wenig entgehen wie dem Gravitationsgesetz. Also die Gesetze der Wirtschaft wurden gleichgesetzt mit dem Gravitationsgesetz. Und wenn ich jetzt sage, ach, Gravitation interessiert mich nicht, ich springe aus dem Fenster, ich kann ja fliegen, dann haltet ihr mich alle für ziemlich blöd. Und das wurde jetzt übertragen. Wer also sagt in der Wirtschaftspolitik, man könne was anderes machen, der ist genauso blöd, wie jemand sagt, was interessiert mich die Gravitation, ich kann ja fliegen. Das ist die herrschende Wahrnehmung. Aber die kommt von etwas. Also dahinter, hinter dieser Art von Wahrnehmung steht der Fetischismus, dass das unausweichlich ist. Der in Anführungszeichen wahre Kern daran ist, dass unter kapitalistischen Verhältnissen es tatsächlich so ist. Unter kapitalistischen Verhältnissen kann ich eventuell mein eigenes Unternehmen nur retten, indem ich die Hälfte der Belegschaft entlasse und sie einem Verelendungsprozess dadurch aussetze. Aber das ist eben nur unter kapitalistischen Verhältnissen so, das ist keine menschliche Notwendigkeit. Das ist die Naturalisierung, die eben auch zu diesem Fetischismus gehört, dass das alles scheinbar ohne Alternative ist. Und damit zum letzten ganz kurzen Punkt, und das ist dann vielleicht auch eine Überleitung, also für euer Hauptthema kritische Theorie. Ich habe ja betont, Fetischismus, Verdinglichung ist ein Bild, was die kapitalistischen Verhältnisse von sich selber erzeugen. Fetischismus klebt den Arbeitsprodukten an, solange sie als Waren produziert werden, schrieb der Marx. Also es gibt da keine Manipulationsinstanz, die das erst hervorbringt. Das entsteht naturwüchsig und bestimmt unser spontanes Bewusstsein. Und jetzt ist die Frage, kann man denn dann überhaupt rauskommen? Es gibt nun zumindest einige Lesarten der kritischen Theorie, wo davon ausgegangen wird, es herrscht so eine Art allgemeiner Verblendungszusammenhang, aus dem man eben nicht rauskommen kann. Es gibt dann auch so Äußerungen von Adorno, glaube ich, war es, über die Flaschenpost für künftige Generationen. Also sozusagen, man fühlt sich auf so einer Art Insel, man kann eigentlich gar nicht groß eingreifen und nur hoffen, dass wodurch auch immer künftige Generationen dann mal die Flaschenpost lesen. Ob das jetzt tatsächlich alles so zutrifft für die kritische Theorie, bin ich der Falsche, den man da fragen sollte. Ich habe mich mit Marx viel beschäftigt, aber nicht so sehr mit kritischer Theorie. Aber die Aussage selber wird jedenfalls auf keinen Fall von Marx geteilt. Es geht ihm, für Marx geht es, wenn es um Fetischismus, Verdinglichung geht, nicht um einen Verblendungszusammenhang, aus dem es keinen Ausweg gibt. Ist auch eigentlich eine selbstwidersprüchliche These. Also wenn ich das behaupten würde, müsste man ja fragen, ja und woher weißt du das? Hast du jetzt als Einziger den Ausweg gefunden? Dann zeigen uns doch auch mal. Dieser Fetischismus wird von Marx eher als so eine Art Hintergrundrauschen gefasst. Das ist immer da. Diesem Rauschen kann sich niemand entziehen. Was daraus folgt, das hängt aber davon ab, welche Kämpfe in einer Gesellschaft geführt werden. Weil also Kämpfe sind immer auch Bewusstwerdungsprozesse über Verhältnisse. Das sind nicht einfach Kämpfe, der eine stark, der andere schwach und jetzt rennen die an und üblicherweise verliert der Schwache. Man kann in Kämpfen auch sehr viel lernen über gesellschaftliche Verhältnisse. Und wie das dann verarbeitet wird, ist auch nicht eindeutig. Damit kann dieser Fetischismus und diese Verdinglichungen können damit durchbrochen werden. Also dieser allgemeine Verblendungszusammenhang ist definitiv falsch. Aber es ist auch auf der anderen Seite falsch, so eine optimistische Variante, wo also lange Zeit viele Marxisten dahinter standen, dass sie dachten, naja, da wird halt jetzt gekämpft und immer mehr gekämpft, der Klassenkampf schreitet voran, alles wird klar durch diese Kämpfe, die Menschen werden dann zum revolutionären Subjekt und am Ende steht die Revolution. Also so ein einfacher, linearer Prozess, wo ein an sich vorhandenes, revolutionäres Subjekt erwacht wie der schlafende Riese und dann haut er auf den Tisch und alles erzittert. Das ist genauso ein Unsinn. Also die Prozesse sind offen, es gibt Kämpfe, es gibt Lernprozesse, aber das kann auch alles wieder zurückgehen. Also das, was gelernt worden ist einmal oder von einer Generation, das überträgt sich nicht notwendigerweise auf die nächste Generation oder selbst innerhalb der Generation gibt es ja auch jede Menge Wendungen und Rückbildungen. Also da ist überhaupt nichts klar. Also in beiden Seiten gibt es keinen Automatismus. Mit dieser Fetischismus-Theorie finden wir eine Analyse bestehender Verhältnisse. Ist wichtig um die Dynamik dieser Verhältnisse, um Bewusstseinsprozesse innerhalb dieser Verhältnisse zu verstehen. Aber es gibt daraus, oder man kann daraus nicht ableiten, eine notwendige Entwicklung jetzt entweder in Richtung totale Verblendung auf der einen Seite oder revolutionäres Bewusstsein, das da voranmarschiert und automatisch zur Revolution führt. Geschichte ist komplizierter als diese Vereinfachungen, die einem da häufig geboten werden. So, jetzt habe ich, glaube ich, eine Stunde geredet, länger als ich es vorhatte. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Keiner ist rausgegangen, hat mit den Füßen gescharrt oder ähnliches. Als Belohnung können wir jetzt dann darüber diskutieren und ihr seid zu jeder Menge Fragen und Bemerkungen eingeladen. Danke. Ich werde Sie jetzt nicht noch zusätzlich animieren, machen Sie einfach. Gesagt, man darf dich unterbrechen, wenn man Verständnis nachfragt. Ja, das habe ich vergessen. Und jetzt habe ich alle totgequatscht, habe ich den Eindruck. Okay, bitte. Wenn es diesen Automatismus nicht gibt, na, Geschichte als einen offenen Prozess, wo alles passieren kann. Also wo sozusagen die Menschen eingefangen werden können von den Verhältnissen, sie sich erstmal da drin einrichten auf sehr lange Zeit, aber auch revolutionäre Ausbrüche, die dann, wenn sie Erfolg haben, tatsächlich erstmal zu neuen gesellschaftlichen Verhältnissen führen, die aber, wie das in der Geschichte halt meistens der Fall war, bislang keinen Erfolg haben. Damit geht dann aber auch gehen die Lernprozesse und das Bewusstsein, was da gewonnen worden ist, in der Regel wieder verloren. Also es ist nicht so ein linearer Aufbauprozess. Und man muss dann eben immer wieder neu anfangen, wenn man an diesen gesellschaftlichen Verhältnissen etwas ändern will. Aber sozusagen, was ja lange so eine linke Spezialität war, wir suchen jetzt das revolutionäre Subjekt, wer könnte es sein? Wir müssen es erstmal identifizieren, dann muss man es wachküssen und dann geht die Post ab. Das ist Unsinn. Ja, weitere Fragen? Mir kam vor, Sie haben in Ihrer Beschreibung vom Fetischbegriff das irgendwie so in drei Teile geteilt, in einer Verdinglichung und dem Fetisch sozusagen in der Naturalisierung. Und wir haben jetzt wieder das vierte, ich bin vierten Abschnitt gelesen, und mir kam es so vor, als wäre der Fetisch oder die Zusammenfassung von dem Ganzen, es gäbe irgendwie Verdinglichungen auch unabhängig vom Fetisch oder sowas, aber nicht unbedingt den Fetisch unabhängig von diesen Naturalisierungen und den Verdinglichungen. Also diese Begriffe, die sind nah beieinander, aber sie sind nicht dasselbe. Der Marx macht sich jetzt allerdings im Kapital nicht die Mühe, präzise Begriffsdefinitionen einzuführen, also unter Fetisch das, unter Verdinglichung jenes. man musste so ein bisschen durch Lektüre halt gucken, wo verwendet er welchen Ausdruck, aber das ist auch nicht immer 100% stimmig. Was man definitiv erstmal festhalten kann, ist, dass Fetischismus oder Fetisch wirklich nur für drei Bereiche verwendet wird: Warenfetisch, Geldfetisch, Kapitalfetisch. Es gibt bei Marx keinen Lohnfetisch, keinen Staatsfetisch oder so etwas. Also es gibt nur diese drei Bereiche. Was haben die gemeinsam? Ein gesellschaftliches Verhältnis erscheint als dingliche Eigenschaft. Darüber hinaus gibt es Mystifikationen. Das ist was anderes. Beispiel beim Lohn. Es sieht so aus, als würde im Lohn die geleistete Arbeit bezahlt. Was aber bezahlt wird, ist die Arbeitskraft. Das ist eine Verkehrung, aber nicht die Verdinglichung eines Verhältnisses. Insofern bezeichnet es Marx nicht als Fetisch, sondern als Mystifikation. Verdinglichung und Fetisch hängt eng zusammen. Mein Resultat meiner Lektüre, würde ich sagen, Verdinglichung, da betrachtet man die Sache vom gesellschaftlichen Verhältnis her. Was passiert mit dem gesellschaftlichen Verhältnis? Es wird verdinglich, das heißt, es wird zur dinglichen Eigenschaft. Fetisch, da betrachtet man die Sache vom Resultat her. Also wenn das gesellschaftliche Verhältnis verdinglicht ist, was haben wir dann? Dann haben wir Gegenstände mit ganz merkwürdigen Eigenschaften. Also eine Flasche Wasser, die irgendwie warm oder kalt ist, meinen Durst löscht und die außerdem noch ökonomischen Wert besitzt, den ich an ihr gar nicht fassen kann, also diese gespenstige Wertgegenständlichkeit, von der Marx spricht, die aber einen enormen Einfluss hat. Also aus der Perspektive betrachtet, Fetischismus, wenn man vom Ursprung her geht, Verdinglichung der vergesellschaftlichen Verhältnisse, Verdinglichung. Naturalisierung ist jetzt wiederum etwas Allgemeineres, dass ich etwas, das historisch spezifisch ist, als quasi natürlich in menschlichen Gesellschaften betrachte. Also dass Waren Wert besitzen müssen oder dass alle Arbeitsprodukte Waren sein müssen, das wäre eine Naturalisierung. Dass menschliche Gesellschaften immer einen König brauchen, wäre auch eine Naturalisierung, die mit Warenproduktion gar nichts zu tun hat. Also ist es einigermaßen klar geworden? Ja, danke für den Vortrag. Sie haben ein paar Mal die Formulierungen benutzt. Die Revolution hätten keinen Erfolg gehabt. Muss man vielleicht nach Auschwitz nicht irgendwie das ein bisschen anders sagen, nur als nur, es hätte keinen Erfolg gehabt, sondern die Deutschen hatten in gewisser Weise erschreckenden Erfolg. Bei Adorno gibt es zum Beispiel in seinem Vortrag Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft die Bemerkung irgendwie so, tatsächlich hätte sich das bewahrheitet, was die Marxisten gepredigt hätten, die Produktivkräfte hätten die Produktionsverhältnisse gesprengt, nicht so, wie sie sich vorgestellt haben, sondern in der grenzenlosen Vernichtung. Mir wird nicht klar bei Ihren Ausführungen, wie man nach Auschwitz, was man nach Auschwitz mit Marx überhaupt noch anfangen kann. Da gibt es jetzt bestimmt sehr viele Antworten, aber das würde mich interessieren, was Sie, welches Sie geben würden. Ja, da würde ich erstmal die Gegenfrage stellen, was wollen Sie nach dem Auschwitz überhaupt noch anfangen? Ja, zu welchem Zweck? Also um die Verhältnisse zu beklagen, wie sie sind und waren, oder hat man noch einen Veränderungsanspruch? Wenn es einen Veränderungsanspruch gibt, dann muss man wissen, wie funktioniert kapitalistische Gesellschaft. Und da, glaube ich, hat uns Marx heute eine Menge zu sagen. wenn man keinen Anspruch mehr hat auf Veränderung, ja, okay, dann sicher, dann brauchen wir auch keinen Marx. Wofür? Aber das ist dann, also das ist deswegen, das war jetzt nicht irgendwie polemisch gemeint, da die Frage zurückzuwerfen, sondern das ist der Punkt, um das es geht. Ich kann nicht abstrakt sagen, wofür braucht man Marx nach Auschwitz, sondern was wollen wir eigentlich? Und dann kann man fragen, was brauchen wir oder diskutieren, was brauchen wir wofür? Gesellschaft ist aber genau das der Fall. Weil dann, wenn meine eigene Arbeitskraft und das, was ich leiste, nur im gesellschaftlichen Vergleich, im gesellschaftlichen Kampf, wie du gesagt hast, auf dem Markt gegen den Konkurrenten überhaupt Wert beanspruchen kann, dann muss ich eben so viel wie möglich davon produzieren, um möglichst viel Reichtum zu haben. Das ist eine ganz zentrale Kritik, die sich aus dem ersten Kapitel ergibt. Und zwar ohne, dass ich irgendwas wissen muss von Klassen, von Mehrwert, von Profit, sondern an dieser Stelle habe ich einen zentralen Einwand dagegen, so etwas wie die Substanz der Arbeit im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf zum Reichtum der Gesellschaft zu erhöhen. Das ist einer der ganz zentralen Schlüsse, die unmittelbar auf der Hand liegen am Studium vom ersten Kapitel von Marx. Die Marx aber nicht explizit zieht, und das hat vielleicht einen Grund. Aber wieso kann ich es nicht ziehen? Ja, vielleicht liegt es doch nicht so auf der Hand. Weil es stimmt ja auch nicht, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft darauf ankommt, dass möglichst viel gearbeitet wird. Für jeden Einzelkapitalisten kommt es darauf an, dass das, was produziert wird, mit so wenig Arbeit wie möglich produziert aber davon wird. So viel es geht. Es soll so viel wie möglich produziert, oder es soll auch nicht so viel wie möglich produziert werden, es soll ja verkauft werden, also wenn das viel produziert ist und liegt dann irgendwie auf Halde, nutzt das auch dem Kapital nichts. Also es soll so viel wie möglich verkauft werden, dafür muss man das Zeug erstmal produzieren, um es zu verkaufen. Aber dieser Produktionsprozess, der soll mit so wenig Arbeit wie möglich produziert werden. Und jetzt kommt es aber auch auf die einzelne Arbeitskraft an. Und da, denke ich, ist das erste Kapitel noch zu früh, weil da haben wir es ja nur von sozusagen Warenproduzenten. Dass sich aber die Warenproduzenten enorm unterscheiden, dass es eine Klasse gibt, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen kann und in gewisser Weise produzieren oder reproduzieren kann, und eine andere Klasse, die in der Lage ist, diese Arbeitskraft zu kaufen, das ist in dem ersten Kapitel noch gar nicht Gegenstand. Das ist zwar sachlich vorausgesetzt, ist aber nicht Bestandteil der Darstellung. Also deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, nicht zu viel in das erste Kapitel da rein zu interpretieren, Ideen, auf die man eigentlich erst kommen kann, wenn man da den Rest schon gelesen hat, sondern dass man da wirklich mal die Argumentation nachverfolgt. Also es hast du aber einerseits argumentiert mit dem Kapitel, was im ersten Band viel später kommt. Nämlich dann, wenn es darum geht, welche Bedeutung hat die Produktivkraft, der relative Mehrwert, der absolute Mehrheit, die Produktivkraft, die Konkurrenz und auch die Verbilligung der Produkte, von denen es dann so viele wie möglich geben muss und so weiter. Das ist unbestritten. Aber in der Logik von Marx, und wir waren ja gerade am Anfang vom ersten Band, der Logik vom ersten Band, wo an der Stelle von Produktivität, in der Marx schon noch gar nicht geredet ist, sondern nur davon geredet ist, dass Arbeiten überhaupt abstrakt, was ja nur heißen kann, die negativen Dinge der Arbeit, dass es Mühe kostet. Mehr bleibt ja nicht übrig, wenn ich von Arbeit abstrakt so rede. Das wird zum Inhalt des Reichtums. Und das ist schon das erste Argument gegen eine Warengesellschaft. Aber bevor ich von Kapitalismus viel weiß. Gut, ich würde das ein bisschen anders gewichten, aber das können wir jetzt hier auch nicht ausdiskutieren, fürchte ich. Wir gehen ja nachher noch wohin, da können wir das vertiefen, aber es soll jetzt kein Ping-Pong-Spiel werden, weil nochmal die ganz herzliche und ernst gemeinte Aufforderung, Sie dürfen und sollen auch Verständnisnachfragen stellen. Es ist immer leichter, wenn man vorwissen, niedrige Fragen zu stellen. Aber auch ganz simple Verständnisnachfragen sind herzlich willkommen und erwünscht. Ich würde gerne, gibt es was? Ja, ich hatte noch ein bisschen. Du hattest sie auch gemeldet. Ja. Ja, okay, dann. Nacheinander. Würde ich bitte irgendwie nochmal kurz etwas zum Tauschwert irgendwie im Vergleich mit Hauswert sagen. Das ist irgendwie so ein Punkt, der mir noch nicht ganz aufgegeben ist. Oder nochmal irgendwie ja ein bisschen eingehen, wie entsteht der Tauschwert, irgendwie macht er sich dann in diesem Warenverhältnis irgendwie. Der dreht sich dann irgendwie auch um. Die Unterschiede sind ja deutlich. Was ist der Gebrauchswert dieser Flasche Wasser? Ich brauche Wasser für meine Körperfunktionen, ist nützlich für mich. Punkt. Jetzt kriege ich aber diese Flasche habe ich tatsächlich bekommen, ohne einen Tausch eingehen zu müssen. Aber derjenige, der sie mir hier hingestellt hat, war nicht in der guten Situation. Er musste für diese Flasche etwas bezahlen, musste etwas geben, wobei es jetzt egal ist, ob das Geld ist oder ob er jemand anderen mit zwei oder drei Brötchen bezahlt hätte. Das, was man für diese Flasche bezahlen muss, das ist ihr Tauschwert. Jetzt ist aber die Frage, wenn die vielen Waren, die haben unterschiedliche Tauschwerte, was liegt denn diesem Tauschwert zugrunde? Das ist der ökonomische Wert. Also Wert und Tauschwert ist nicht dasselbe. Und da gibt es nun den Streit, also oder viele unterschiedliche Theorien, ja, was ist denn die Substanz dieses ökonomischen Werts? Also neoklassische Ökonomen, die würden da vielleicht den Nutzen oder den Grenznutzen in gewisser Weise anführen. Heute sagen sie, so eine Frage ist sowieso jenseits Wert, von dem wollen wir nichts wissen, aber im 19. Jahrhundert haben sie noch ein bisschen anders argumentiert. Andere Ökonomen führen Arbeit an. Also sozusagen die Frage, der ökonomische Wert dieser Flasche Wasser, wo kommt der her, von welchen Größen ist er abhängig? Das ist dann das, was hinter dem Wert steckt. Und da entwickelt der Marx Aussagen dazu, die aber nicht darauf aus sind, jetzt den genauen Tauschwert dieser Flasche Wasser zu bestimmen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse zu entschlüsseln, die dahinter stecken, dass es so etwas wie Wert, Reichtum in abstrakter Form, dass es das überhaupt gibt. Das ist nämlich nicht natürlich und irgendwie sei der Steinzeit nicht anders möglich, sondern das ist an bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse gekoppelt. Und darum geht es in der Marx'schen Werttheorie. Ja, ich wollte nochmal fragen, welche Art von Kritik eigentlich gemeint ist, wenn man sagt, Kritik der politischen Ökonomie, ist damit die wissenschaftliche Deutung quasi von den Verhältnissen, wie es gerade läuft, also die Angebote durch Smith und so weiter, wird das kritisiert oder werden die gesellschaftlichen Verhältnisse als solche dabei kritisiert oder beides? Weil, also, mit dem Beispiel, ich kann mich erinnern, dass der. Aber nur lassen wir das bitte mal. Sag euch das Beispiel vielleicht. Ja, es wäre vielleicht nochmal ein neuer Punkt, aber also ein Wirtschaftshistoriker in meiner Studiengeschichte hat erzählt, also meinte halt so, naja, eigentlich ist das ja jetzt, diese ganze Deutung hier, ist das ja eigentlich gar nichts Schlimmes, weil die Reallöhne der Arbeiter sind ja gestiegen, ergo Verelendungshypothese der Arbeiter trifft eigentlich gar nicht zu. Also was ist jetzt schlecht daran, dass es diesen Fetisch eigentlich gibt? Könnte man hier fragen. Ja, das Beispiel war gut. Das macht es nämlich relativ klar. Es ist einerseits klar, so ein umfangreiches und komplexes Werk wie die drei Bände Kapital von Marx, dass die verschiedene Deutungen kriegen. Dass verschiedene Leute sagen, ja, das ist doch das Wesentliche oder das. Ein bürgerlicher Ökonom, wenn der eine ökonomische Theorie hat, dann sagt er, okay, die Theorie macht bestimmte Voraussagen. Wenn diese Voraussagen eintreffen, dann ist es eine gute Theorie. Wenn die Voraussagen nicht eintreffen, dann ist die Theorie wahrscheinlich nicht so gut. Das gibt dann so ein Schema, wie man versucht, überhaupt alles zu lesen, also zum Beispiel das Kapital, und guckt dann, ja, was sind denn da für Voraussagen drin? Und dann kommt man zum Beispiel sowas wie Verelendungstheorie. Es geht um Elend, auch im Kapital, ist jetzt allerdings die Frage, in welcher Bedeutung? Da wird dann häufig eine bestimmte Bedeutung von vornherein unterstellt, es muss den Leuten immer schlechter gehen oder sinkende Reallöhne, wird dann ganz schnell mit der Realität widerlegt. Verelendung im Kapital, gibt es diese schöne Bemerkung von Marx im 23. Kapitel, wo er, also 23. Kapitel, das allgemeine Gesetz kapitalistischer Akkumulation, wo er Tendenzen schildert, wo er sagt, der Reichtum konzentriert sich auf der einen Seite, alle Not, Elend, Arbeitsqual auf der anderen Seite. Jetzt aber mit dem schönen Zusatz, unabhängig von der Zahlung. Das heißt, der Marx spricht von einer Verelendung, in Anführungszeichen, die sich gerade nicht auf steigende oder sinkende Reallöhne betrifft. Also das wäre sozusagen die immanente Kritik an so einer Betrachtungsweise. Die weitergehende ist, dass es Marx gar nicht auf Voraussagen in dieser Hinsicht, wie das der bürgerliche Ökonom erwartet, geht, sondern eher aufzuweisen, bestimmte Strukturnotwendigkeiten, also dass die Lohnabhängigen in dieser Gesellschaft in unterschiedlicher Weise geschädigt wird, das ist kein Betriebsunfall, wo man jetzt an der richtigen Stelle denn das Warnschild aufstellen müsste, bessere Arbeitsbedingungen und dann ist alles geregelt, sondern das ist eine notwendige Folge von der Art, wie Kapitalismus funktioniert. Das wäre sozusagen Marx' Argument. Insofern auch Wirtschaftskrisen werden von Marx behandelt nicht als Ausrutscher, als Abweichung von einem Gleichgewicht, wo man dann halt gucken könnte, wie verhindert man diese Ausrutscher, sondern als notwendige Resultate dieses kapitalistischen Wachstums- und Akkumulationsprozesses. Also insofern ist das erstmal ein sehr, sehr verkürzter Zugang, wenn man sagt, ja, was kritisiert der Marx, und da ist ja gar nichts zu kritisieren. Was bedeutet nun Kritik für Marx? Kritik ist ein Begriff, der war schon für den jungen Marx zentral, der war auch sozusagen in den Diskussionen der Zeit anwesend, und der hat mehrere Dimensionen. Es gibt einerseits die Kritik im engeren Sinne an bestimmten Theorien. Das gehört zu jedem wissenschaftlichen Handwerkszeug. Also wenn von euch jemand eine Dissertation schreibt zu einem Thema, da ist ein Teil garantiert dabei, müsst ihr euch auseinandersetzen mit dem Stand der Forschung, müsst eben deutlich machen, ja, die und die Leute haben sich mit demselben Thema beschäftigt, wie mit dem ich mich jetzt beschäftigen will, aber die haben das ungenügend getan, denn nur so rechtfertigt ihr dann eure eigene Arbeit. Also sozusagen die Theorien von anderen zu kritisieren, das ist alltägliches wissenschaftliches Handwerkszeug. Das findet man auch im Kapital, aber das ist nicht die Hauptsache. Marx hat noch einen darüber hinausgehenden Anspruch, nicht nur einzelne Theorien zu kritisieren, sondern Kritik der politischen Ökonomie. Politische Ökonomie ist die Wissenschaft des ökonomischen Zusammenhangs und die wird kritisiert als Wissenschaft, also nicht bloß in ihren einzelnen Ausprägungen bei Smith und Ricardo, sondern in ihren Grundlagen, dass eben diese ökonomische Wissenschaft von Fetischismus keine Ahnung hat, dass sie diese ganzen Naturalisierungen reproduziert. Das ist eine grundlegende Wissenschaftskritik, ist also die zweite Bedeutung von Kritik. Und die dritte Bedeutung ist die Kritik, die politische Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, aber nicht eine Kritik, die jetzt auf Moral und Gerechtigkeit zurückgeht und sagt, ja, der Kapitalismus ist ja so schlecht, weil er bestimmte moralische Kriterien verwechselt, sondern eine Kritik an den Verhältnissen, die auf der Analyse dieser Verhältnisse beruht, die deutlich macht, was diese Verhältnisse mit den Menschen notwendigerweise machen und dass es deshalb ein Interesse an der Veränderung gibt. Also es ist nicht ein Appell an das Gerechtigkeitsempfinden, sondern ein Appell daran zu gucken, verdammt, was sind das eigentlich hier für Verhältnisse, unter denen wir leben und wie lange wollen wir uns diese Zumutungen eigentlich noch gefallen lassen? Ich würde ganz zum Abschluss noch ganz kurz das Aufhängen sozusagen in den größeren Zusammenhang der Vorlesung kurz verknüpfen mit dem, was wir letztes Mal gehört haben. Also wir haben jetzt mehrfach von dieser Naturalisierung gesprochen. Sie erinnern sich vielleicht letztes Mal bei den psychologischen Grundlagen der kritischen Theorie ging es sehr viel um diese Frage, was an diesen Nöten und Zurichtungen, die das Individuum erdulden muss, ist zwingend und was ist historisch produziert, was ist veränderbar. Das ist jetzt sozusagen wieder aufgenommen worden als Kernfrage, welches in diesem Fall den Gebrauchswert können wir nicht, den werden wir brauchen, den müssen wir produzieren sozusagen. Das heißt, bei der Analyse geht es immer sehr stark darum zu bestimmen, zunächst in einem ersten Schritt, was ist das Verallgemeinerte, das uns nicht, dem wir nicht auskommen, wie etwa das Zurückstellen des Lustprinzips bei Freud, um das Realitätsprinzip zu bedienen, um sein Nahrungsmittel zu erjagen oder was auch immer, in sehr trivialen Zusammenhängen. Und was darüber hinaus ist etwas historisch Gewachsenes, gesellschaftlich Bedingtes. Das heißt, hier haben wir in beiden Fällen, in beiden Einheiten jetzt diesen Punkt als einen der Kernpunkte herausgearbeitet. Der zweite war diese Frage des Verblendungszusammenhangs dessen, des Fetisch, des was können wir tun, was können wir nicht begreifen. Und das knüpft an und das, was wir schon beim autoritären Charakter diskutiert haben, ist das zwingend so, dass wir dann autoritäre Charaktere produzieren, weil die Gesellschaft so eingerichtet ist, wie sie eingerichtet ist? Und da war der Hinweis, den wir schon letztes Mal hatten, auf Ihre Frage hin, nein, weil die kritische Theorie würde das Individuum und auch die Verantwortung des Individuums in den Mittelpunkt stellen und sagen, es gibt zwar diese Tendenz, dass die Verhältnisse nicht durchschaut werden können, aber sie können es letztlich doch durch obliegt das der Verantwortung des Individuums. Was wir nicht erklären können, ist, woher kommt dieser Akt der Freiheit, dieses Aha-Erlebnis. Da werden wir noch weiter dran hängen. Der Kollege, der die Frage mit Auschwitz gestellt hat, ist jetzt leider schon gegangen, aber das, was wir heute und letztes Mal besprochen haben, wären sozusagen die grundlegenden Weichenstellungen zur Analyse unserer heutigen Gesellschaft. Nächstes Mal bei der kritischen Theorie des Antisemitismus wird es genau um diese Frage gehen, wieso folgte dem Marxischen Imperativ, alle Verhältnisse umzustoßen, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist, der Adornosche Imperativ, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole. Also was für eine Weiterentwicklung ist hier passiert, was zwingt uns der Zivilisationsbruch Auschwitz zu tun und weiter darüber vertiefend nachzudenken. Vielen herzlichen Dank, Michael, danke für Ihre Fragen.